Die südkoreanische Internetzeitung Minjok Ilbo vom 19. September trat in einem Leitartikel dafür ein, den Ex-Präsidenten Südkoreas Lee Myung-bak, König der Korruption, einzukerkern.